Sommernacht, wenn der Mond bewacht, Liebe, die für immer. Und die Hitze steigt, wenn der Tag sich neigt, Glück zu zweit für immer. Doch auch etwas will ich noch erwähnen, sie ist die größte Liebe in meinem Leben. Flieg auf der Liebe schwing, flieg Schatz mit mir, flieg zu den Sternen hin, den Himmel. Zeit vergeht, schauen wir, was so geht, und ich fühl mich glücklich. In dem warmen Sand lächeln Hand in Hand, Liebe, die umgibt mich. Doch auch etwas will ich noch erwähnen, sie ist die größte Liebe in meinem Leben. Flieg auf der Liebe schwing, flieg Schatz mit mir, flieg zu den Sternen hin, den Himmel berühren. Wenn du nur fliegst, flieg auf der Liebe schwing, flieg zu den Sternen hin. Auf der Liebe schwing, flieg Schatz mit mir, flieg zu den Sternen hin, den Himmel berühren. Flieg auf der Liebe schwing, flieg Schatz mit mir, flieg zu den Sternen.